Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Ein Philosoph produziert Ideen, ein Poet Gedichte, ein Pastor Predigten, ein Professor Kompendien, ein Verbrecher produziert Verbrechen. Wären Schlösser je zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gediehen, wenn es keine Diebe gäbe? Wäre die Fabrikation von Banknoten zu ihrer gegenwärtigen Vollendung gediehen, gäbe es keine Falschmünzer? Bis ins Detail können die Einwirkungen des Verbrechers auf die Entwicklung der Produktivkraft nachgewiesen werden. Das schreibt Karl Marx 1863 in Theorien über den Mehrwert. Der 1912 in Kharkov in der Ukraine geborene Jura Seufer, Sohn eines Industriellen, greift diese Idee auf und entwirft 70 Jahre später für ein Filmexposé eine polemische Groteske, die Sie heute in einer von Götz Fritsch inszenierten Hörspielfassung hören können. Die Geschichte. Weil in der Wirtschaftskrise die Diebe nichts mehr finden, was sie stehlen könnten, beschließen sie zu streiken. Und, kurz gesagt, es zeigt sich, mehr als die Diebe die bürgerliche Gesellschaft brauchen, braucht diese die Diebe. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank, heißt es ja schon in der Drei-Groschen-Oper. Aber im Unterschied zu Brecht, der Seufer stark beeinflusst hat, ist Jura Seufers Kritik am Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in Götz Fritschs Fassung humorvoll ironisch. Mehr als eine Lektion in Bezug auf das Denken von Karl Marx ist der Streik der Diebe eine Satire und auch eine Love Story. Denn mindestens so wichtig wie die Wirtschaftskrise ist für den Streik der Diebe die Liebe. Jura Seufer, gestorben 1939 im Konzentrationslager Buchenwald, schrieb Streik der Diebe 1936 oder 37 auf Basis einer Kurzgeschichte von Franz Paul. Als Erzähler hören Sie in unserem Hörspiel Andreas Wittersek. Der Streik der Diebe nach einem Filmexposé von Jura Seufer. Hörspielfassung und Regie Götz Fritsch. Musik Max Nagel. Five o'clock. Tea time. So warten Sie doch. Ich weiß ja nicht einmal Ihren Namen. Cinderella. Und weg war sie. Schon wieder. Zu nächtlicher Stunde klettert ein offenbar sportlich gut geschulter Mann an der Fassade einer Villa empor. Direktor Kessler, ein korpulenter und angegrauter, aber energischer Mann, überrascht den Einbrecher am Safe der Versicherungsgesellschaft Hermes und zögert nicht, ihn mit seinem Revolver in Schach zu setzen. Es folgt das übliche Hände hoch. Nun jedoch macht sich der Unterschied an Alter sowie an Erfahrung in solchen Dingen geltend. Der Einbrecher hat nicht viel Mühe, Direktor Kessler mit einem eleganten Jiu-Jitsu-Griff zu entwaffnen, an einen Lehnstuhl zu fesseln und zu knebeln. Oh, verzeih, Papa, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Wie bitte? Das eintretende junge Mädchen im Pyjama unterscheidet im Licht der inzwischen angezündeten, matt leuchtenden Stehlampe vorerst nur, dass der Direktor in einem Sessel sitzt, während ihm gegenüber mit dem Rücken zur Tür ein anderer Herr steht. Bleiben Sie nur da, Fräulein. Begreiflicherweise sperrt der Einbrecher die Türe ab und knipst das Deckenlicht an. Oh. Sie! Der unglückselige Direktor wird fast vom Schlag gerührt, als er sieht, dass seine Tochter und der Einbrecher einander kennen. Das ist eine wundervolle Gelegenheit. Jetzt können Sie mir nicht mehr so leicht entwischen, Cinderella. Und zum Glück ist Ihr Herr Papa ja auch anwesend. Herr Direktor, darf ich Sie um die Hand Ihres Fräulein Tochter bitten? Wie heißt du eigentlich? Lilian. Da Direktor Kessler mit dem Knebel im Mund zunächst nicht antworten kann, befreit ihn der Einbrecher, nennen wir ihn Hans, und fügt dann hinzu: Mein Name. Sie werden verstehen, dass ich ihn unter solchen Umständen ungern nenne. Mein Name hat jedoch in meiner Branche den besten Ruf. Aber... Während dieser Worte hat Hans den Leitungsdraht der Glocke durchschnitten, den Lilian eben betätigen wollte. Ich bin finanziell ohne weiteres in der Lage, Ihrer Tochter alles zu bieten, was sie an Bequemlichkeit gewöhnt ist. Aber Sie sind doch ein Dieb. Na und? Dieb zu sein ist ein Beruf wie jeder andere. Ein Beruf, der für die Gesellschaft gerade so notwendig ist wie Ihr Beruf. Der Schock, den die gewaltige Frechheit bei Vater und Tochter bewirkt hatte, ist vorbei. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Verärgert rafft Hans, der Einbrecher, daraufhin seine Werkzeuge zusammen. Sie glauben mir also nicht? Schön. Sie werden schon sehen, dass ich recht habe. Aufmachen! Er nimmt einen weniger eleganten, aber eiligen Abgang durchs Fenster, während die Dienerschaft versucht, die Tür einzurennen. Hammer. Hammer. Strumpf. Strumpf. Ja, drüber. Drüber. Den 17er. 17er. Brechessen. Brechessen. Lautmecher. Hm? In derselben Nacht brechen der Kassen-Josef und sein Komplize im Kassenraum einer Bank ein. Sie haben keine leichte Arbeit. Ziegel lockern. Ziegel lockern. Mühevoll mussten sie vom benachbarten Keller aus die dicke Hausmauer durchbrechen. Bure. Psst. Ja. So dicken drüber. Und als der Kassen-Josef seinen gewaltigen Leibesumfang durch die Bresche gezwängt hat, beginnt eine aufreibende Schwerarbeit am modernen Panzersafe. Schwester. Mehr so oft. Endlich sind sie soweit. Der Safe klafft offen. Oh. Er ist vollkommen leer. Wieder einmal. Schon wieder? Unter fürchterlichen Flüchen donnert der Kassen-Josef gegen die Wirtschaft und ihre Krise los. Psst! Versündige dich nicht! Wenigstens nicht so laut! Tief entmutigt trollen sich die beiden und suchen ihr Stammlokal, das Beisel zum grünen Heinrich, auf. Das ist kein Leben. Wir stehen vor dem Konkurs. Jede dritte Kasse, die man öffnet, ist leer. Es wird immer schwerer, sein Geld ehrlich zu verdienen. Unser Beruf ist nicht mehr einträglich. Die anderen Branchen können in so einem Fall protestieren. Streiken. Aber wir? Da betritt Hans das Lokal. Wer sagte, dass wir nicht streiken können? Hey, sind wir nicht? Hans' Züge verklären sich. Passt auf, Kollegen. Eine geniale Idee spiegelt sich auf ihnen wider. Kassen-Josef, Anton, der Veteran der Taschendiebe und andere prominente Vertreter der verschiedenen Verbrecherbranchen, Falschspieler, Bauernfänger und so weiter, stecken um Hans die Köpfe zusammen. Wir fordern energische Herabsetzung der Strafsätze, Verminderung unseres Risikos, entsprechend unserem verminderten Einkommen. Hochachtungsvoll, Dachorganisation der Diebe und verwandter Berufe. Redakteur Stallmeier, Leiter der Lokalrubrik des Abendkuriers, hat nicht Zeit, sich lange bei dem kuriosen Schreiben aufzuhalten. Er steckt es ein und begibt sich eilends zur Villa des Direktor Kessler. Paris anstoßen zu können. Stallmeier kommt gerade zum feierlichsten Moment zurecht, als Direktor Kessler einer erlesenen Gesellschaft die Verlobung seiner Tochter Lilian mit dem Bankdirektor Walter F. Meininger kundgibt. Liebes, verehrtes Fräulein Lilian, eine vortreffliche Wahl. Gratuliere. Lang erwartet und doch auch wieder überraschend, hm? Stallmeier, der alles weiß. Weiß selbstverständlich auch, dass Lilian sich bis vor kurzem der von ihrem Vater betriebenen Verbindung widersetzt hat. Vor einigen Tagen jedoch sich plötzlich unter dem Eindruck irgendeiner unerwarteten Begebenheit dazu entschloss. Merkwürdigerweise gerade am Tag nach dem frechen Einbruchsversuch bei ihrem Vater. Darf ich für einen Augenblick um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit bitten? Im Rauchsalon, wo über diese unerwartete Wendung in erlauchtem Kreise ausgiebig getratscht wird, erinnert sich Stallmeier des empfangenen Briefes. Zu Ihrer Erheiterung ein Schreiben, das ich heute erhielt. Sehr geehrter Herr Redakteur, auch unser Gewerbe hat unter der Wirtschaftskrise stark zu leiden. Immer wieder müssen wir bei unserer Arbeit die traurige Erfahrung machen, dass bestrenommierte Firmen und Privatleute, die wir uns zum Objekt unserer mühevollen Tätigkeit aussuchen, in Wirklichkeit in einer kläglichen finanziellen Lage sind. Wie viel gediegene fachmännische Arbeit an leeren Kassen verschwendet wurde, wie viel ausgezeichnete Kollegen ihre Fingerfertigkeit an Brieftaschen verschwendet haben, die nichts als Versatzscheine enthielten. Davon, Herr Redakteur, machen Sie sich wohl keine Vorstellung. Die erlesene Gesellschaft, die Namen für Namen in der nächsten Ausgabe des Abendkurier prangen wird, reagiert verstört. Aber die vereinzelten Lacher ermutigen Stallmeier, in seiner Lesung fortzufahren. Andere notleidende Berufe werden amtlicherseits unterstützt. Für uns geschieht nichts. Nach wie vor, heute ebenso wie in Zeiten der Konjunktur, ist der Strafsatz für Gewohnheitsdiebstahl 5 Jahre, von anderen drakonischen Strafen gar nicht zu reden. Aber der Tag ist gekommen, da unsere Geduld reißt. Wir fordern energische Herabsetzung der Strafsätze, Verminderung unseres Risikos entsprechend unserem verminderten Einkommen. Wir fordern Sie auf, diesen Brief in Ihrer werten Zeitung zu publizieren. Wenn unsere Forderung nicht innerhalb einer Woche entsprochen wird, treten wir korporativ in den Streik. Ähnliche Briefe gehen an alle hervorragenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Hochachtungsvoll Dachorganisation der Diebe und verwandter Branche. Am nächsten Tag lachen nicht nur der Polizeipräsident, Direktor Kessler, der Gefängnisdirektor, die Richter, Bankdirektor Meininger, die Minister und andere hohe Herrschaften, die den Brief bekommen, sondern es lacht die ganze Stadt. Denn der Redakteur hat den Brief als den gelungenen Einfall eines geistreichen Spaßvogels in großer Aufmachung publiziert. Stallmeier hier. Was? Das ist alles? Geben Sie mir das Kommissariat. Der Erste, dem das Lachen vergeht, ist Redakteur Stallmeier. Das gibt's doch nicht. Danke, Inspektor. Nichts. Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Mit entgeistertem Gesicht durchblätterte er die Meldungen der Korrespondenten. Sonst wimmelten sie von sensationellen Kriminalaffären. Seine findigsten Kriminalreporter kommen mit leeren Händen zurück. Zwei mickrige Taschendiebstähle, das ist alles? Wie soll er seine sonst so interessante Lokalrubrik füllen? Stahlmeier beschließt, selbst auf die Jagd nach Sensationen zu gehen. Er wagt sich in die verrufensten Verbrecherviertel, in die gefährlichsten Kaschemmen. Sie bieten das Bild langweiligster Ordnung und Friedlichkeit. Nur im Grünen Heinrich herrscht regeres Leben und Treiben. Dein Werkzeug wird konfisziert. Ich hab Frau und 7 Kinder. Der Franzi, der Hansi, der Willi, die We... Streikbrecher können wir nicht dulden. Im Grünen Heinrich ist das Generalquartier von Hans und seinem Adjutanten, dem Kassenjosef. Na gut, gebt ihm einen Zuschlag für Frau und 7 Kinder aus der Streikkasse. Und dass mir das nicht wieder vorkommt. Sonst bist du bei mir abgemeldet, wenn wir wieder andere Zeiten sind. Eklor, Kassenjosef. Ehrlich. Patrouillen treffen ein, die in allen Teilen der Stadt zu beobachten hatten, ob der Streik lückenlos durchgeführt wird. Hervorragend. Noch ein paar Tage, dann werdet ihr schon sehen. Stallmeier hat seine Schlagzeilen. Abendkurier, der Streik der Diebe prolongiert. Verbrechensrate drastisch zurückgegangen. Die Bevölkerung hat Stallmeiers Bericht von der straffen Durchführung des Streiks zuerst mit Lachen und Ungläubigkeit aufgenommen. Aber nach einer Woche sprechen die Tatsachen überzeugender als 100 Zeitungsartikel. Was heißt, die Polizen werden storniert? Wozu die lästigen Versicherungsraten zahlen, wenn die Gefahr eines Einbruchs fast auf null gesunken ist? Die Inkassanten des Versicherungsdirektors Kessler werden zuerst von einem, dann von mehreren, schließlich von einer großen Menge von Einbruchsversicherten zum Teufel geschickt. Was? Kaum noch Bargeldreserven? Auch Liliens Bräutigam macht ein langes Gesicht. Immer mehr Sparer heben ihre Einlagen von seiner Bank ab. Wir sind ruiniert. Sie können jetzt ihr Geld ruhig zu Hause aufbewahren. Und auf ein paar Prozent Zinsen verzichten sie gerne. In der Gewissheit, dass ihr Geld nicht länger von den Bankdirektoren verspekuliert wird. In den Polizeiwachstuben sitzen die Wachleute gähnend herum. Sie haben nichts zu tun. Keine Verhaftung mehr. Rein gar nichts zu tun. Seit Tagen tote Hose. Nicht einmal ein Stäubchen wird in der Stadt gestohlen. Wie so fad. Die Bestellungen an Safe-Fabrikanten, Erzeuger von Gittern, Sicherheitsschlössern usw. gehen zurück, worauf sie ihrerseits ihre Aufträge an die Metallwerke stornieren. Alle! Ab nach Hause! Kurzarbeit! Der Streik wird lückenlos eingehalten. Die streikenden Diebe bekommen aus ihrer Streikkasse genügend Unterstützung. Ruhe im Gerichtssaal. Ist eh niemand da. Verehrte gnädige Frau, seien Sie doch so liebenswürdig und berichten Sie uns in Ihren eigenen Worten von dem bedauerlichen Vorfall. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Haben Richter und Schöffen noch hier und da das Glück, irgendeinen kleinen Straffall aburteilen zu können, so behandeln sie jede beliebige Frau Wotruba, die sich bei der Basen eine Ehrenbeleidigung zu Schulden kommen ließ, mit der ausgesuchtesten Höflichkeit und machen aus ihrem Fall einen mehrwöchigen Sensationsprozess. Aber das nützt ihnen nichts. Sorgenvoll ahnen sie den Untergang ihres Standes. Die Lawine schwillt an. Ein Großteil der Polizeibeamten ist überflüssig geworden und muss abgebaut werden. Komm, meine Süßen, komm. Happy, happy, happy. Gutes Happy. Mohrrübchen. Ganz frisch. Happy, happy. In den leer gewordenen Gefängniszellen errichten die Gefängniswärter Kaninchenställe. Während meiner Amtszeit als Polizeipräsident können wir stolz auf einen rapiden Rückgang der Anzahl an Eigentumsdelikten verweisen. Ja, wir dürfen sogar behaupten, sie sind auf null zurückgegangen. Dank und Anerkennung, meine Herren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Das Wachzimmer ist ab heute aufgelöst. Die Banken, deren Einlagen gewaltig zurückgegangen sind, geben keine Kredite mehr aus. Woher nehmen und nicht stehlen? Der Bau von Häusern, Straßen und so weiter stockt. Die Katastrophe zieht immer weitere Kreise. Abendkurier, Steuererhöhung, Experten warnen. Stallmeiers Blatt, dessen Auflage nach Wegfall der Kriminalsensationen fürchterlich eingeschrumpft ist, prophezeit einen Staatsbankrott. Wir zahlen nicht für eure Krise. Bankdirektor Walter F. Meininger steht vor dem Konkurs. Was soll ich mit dir an der Riviera? Eine Lustreise, mein Schatz. Sobald das absurde Geschehen in sich selbst zusammengebrochen ist, kommen wir wieder. Ein wenig Sonne wird dir gut tun. Widerstrebend willigt Lilien in den Vorschlag ihres Bräutigams ein. Herr Direktor Meininger, ich ersuche Sie höflichst, den Motor abzustellen und mich auf einen Spaziergang zu begleiten. Ihr Wagen ist vorläufig konfisziert. Danke. Zu Liliens größtem Erstaunen ruft Meininger nicht die Polizei, sondern lässt sich von Hans und einer Gruppe verdächtiger Individuen abführen. Ihr Herr Bräutigam wollte soeben mit den restlichen Einlagen der Bank das Weite suchen. Streikbrecher dulden wir aber nicht. Ziemlich kleinlaut lässt sich Walter F. Meininger in seine Wohnung geleiten, die von nun an von zwei unrasierten schweren Jungs scharf im Auge behalten wird. Mein armes, armes Töchterlein. Ja, deine Mitgift ist futsch. Diesen Defraudanten will ich gar nicht. Betrachte meine Verlobung als gelöst. Du verstehst nicht ganz. Wir sind ruiniert. Mir bleibt nur noch... Papi! Lilien regt die Unverfrorenheit von Hans auf. Sie beschließt, die Situation und damit auch ihren Vater zu retten. Papi, noch ist nicht alles verloren. Wir müssen ganz einfach... die Diebe wieder zum Stehlen bringen. Lass mich nur machen. Versicherungsdirektor Kessler verstaut seufzend seinen Revolver wieder im Geheimfach seines Sekretärs. Du, deine Smaragden. Na doch. Die stehen dir besonders gut. Die musst du an dem Abend unbedingt tragen. Ja, unbedingt. Und sag mal, wenn ich als geschupfte Mitzi komme... Ja, was hältst du davon? Mit dem Perlenkollier. Ja, natürlich. Für die beste Gesellschaft der Stadt organisiert Lilien einen prunkvollen Lumpenball. Barbara. Hey, hörst du mir's mal hin? Ja, beim Lumpenball, da fallen wir gar nicht auf und haben einen Spaß. Im Grünen Heinrich verbreitet Lilien, kostümiert als eine der dort verkehrenden Damen, unter ihren Kolleginnen die Nachricht von dem Lumpenball. Ja, was glaubt's ihr, was die da für Klunker angesteckt haben? Smaragden, Ringe, Colliers, Diamanten, wo du hinschaust, auch jede Perlen, so fett wie Rasaubohnen. Rabarber. Leider ist der von Organisationsarbeit überlastete Hans bei Liliens feinfühligem Einwirken auf die Damen in der Kaschemme abwesend. Das spannt ja keiner, dass wir nicht zu derer Otte wohl gehören. Das sind doch alle Anzogen wie uns einer. Und ein paar Klunker werden es doch haben, zum Herz sagen, oder? Dass man nicht auffällt. Eine Gmatewiesen ist das. So eine Gelegenheit. Kommt so schnell nicht wieder. Und null Risiko. Rababa, rababa, rababa. Ja, ja, ja. Liliens psychologische Berechnung bewährt sich. Die Diebe lassen sich von ihren Freundinnen überreden und beschließen, den Ball aufzusuchen. Welch eine wundervolle Gelegenheit, dort ohne weitere Spesen reiche Beute zu machen. Freunde, Kollegen, Diebe. Nein, Chef, jetzt reicht's. So eine Metzie lassen wir uns nicht entgehen. Als Hans im grünen Heinrich erscheint, findet er die Kollegen in Aufruhr und nicht länger bereit, bei der Ehrlichkeit zu bleiben. Schließlich willigt Hans ein, dass die Dachorganisation der Diebe und verwandter Berufe geschlossen an dem Lumpenball teilnimmt. Cinderella, das hast du fein hingekriegt. Ja, nicht wahr? So ein Anfänger-Anstandskurs für Ehrlichkeit und Benehmen kann Ihnen und Ihren Zunftgenossen nur gut tun. Lilien tanzt und flirtet ironisch mit Hans. Mein Diamantenkollier. Es wird fleißig gestohlen. Darf ich Sie in den Nebenraum bitten? Ja, was soll ich denn da? Mein Collier! Eine förmliche Konkurrenz scheint unter den Dieben ausgebrochen zu sein. So oft einer von den echten Lumpen, einer noblen Lumpin oder ihrem Gemahl ein Schmuckstück entwenden will, kommt ihm ein anderer zuvor. Ihr abhanden gekommenes Collier, hier bitte. Ich fürchte, Sie haben ein wenig zu temperamentvoll getanzt. Da kann so ein schönes Stück schon einmal verloren gehen. So oft ein Diebstahl vom Gestohlenen bemerkt wird, wird ihm das Gestohlene höflich in einem Seitenzimmer zurückerstattet. Meine goldene Uhr! Gestohlen! Gott sei Dank! Das geht vielfach nicht ohne Schwierigkeit. Denn Liliens Vater zum Beispiel war recht froh, als er das Fehlen der Uhr bemerkte. Ja, es ist sie. Danke. Kassen Josef und Hansens Getreueste, die auf diese Weise die Pläne ihrer minder charakterfesten und auch minder geschickten Kollegen durchkreuzten, bestehen auf der Rückerstattung dessen, was sie den streikbrecherischen Dieben vor der Nase weggestohlen haben. Nein, das ist mein goldener Löffel, den habe ich von daheim mitgebracht. Nur der alte Anton, der Taschendieb-Veteran, macht Schwierigkeiten. Aber der Arme ist Kleptomane und stiehlt instinktiv auch Likörgläser im grünen Heinrich. Ihr wollt Lumpen sein? Feine Lumpen seid ihr. Wir haben von euch gelernt. Liliens Plan ist somit zu Schanden geworden. Aber eine neue Gefahr droht dem Streik. Ach so, ein Arbeitsscheiß Gesindel. Na, uns kann das recht sein. Wenn die Konkurrenz zu faul ist, ihre Arbeit zu erledigen, dann springen wir halt als Erntehelfer ein, nicht wahr? Die Verbrecherorganisation einer benachbarten Stadt hat von dem Streik erfahren und wittert eine gute Gelegenheit. Die Meininger Bank soll noch ganz gut dastehen. Der hat sich einen Besuch verdient. Nach Meiningers vergeblichem Versuch, die verbliebenen Restgelder der Bank auf sein Konto im Ausland zu transferieren, hatte Lilien die Verlobung mit dem Betrüger, natürlich Stante Pede, ganz öffentlich gelöst. Psst. Hören Sie? Alarmanlagen abstellen. Alle Angestellten in mein Büro. Lassen Sie die Herren da unten nur ganz in Ruhe ihre Arbeit verrichten. In seinem Büro alarmiert ist Meininger heilfroh, dass in den Safe-Raum der Bank wieder eingebrochen wurde. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, lassen Sie uns bei dieser spontanen, kleinen Betriebsfeier ein Glas darauf heben, dass die guten alten Zeiten wieder angebrochen sind. Auf ein ertragreiches Jahr. Auf das Ende der Krise. Meininger ist gerne bereit, ein paar Hunderttausend des Geldes, das ohnehin den Sparern gehört, zu opfern, wenn nur der alte Zustand wieder einsetzt. Wo bleibt Ehre? Wo bleibt Anstand? Wo bleibt Sitte? Lasst ihr euch das ruhig gefallen? Die Provinzsektion der Nachbarstadt hat sich erdreistet, gegen alle Verträge zu verstoßen und ist frech in unseren Rayon eingefallen. Verteidigen wir unser verbrieftes Recht, unsere Tradition, unsere Freiheit. Freiheit, Freundschaft, Freiheit, Freundschaft, Freiheit, Freundschaft. Freiheit, Freundschaft, Freiheit, Freundschaft. Unter Führung des Kassenjosef werden die fremden Bankräuber in einem kühnen Gefecht in die Flucht geschlagen und die Bank gerettet. Sieben Safes. Und alle offen. Und alle bis zum Rand voll. Unter schweren seelischen Qualen gehorcht Kassenjosef der Pflicht, angesichts des Bataillons wundervoll gefüllter Safes, die ausgerechnet er rettet. Na, der gehört mir, den habe ich von daheim mitgebracht. Nur der alte Anton kann mitten in der gewaltigen Schlacht gegen die Bankräuber der Versuchung nicht widerstehen, einen orangenen Briefbeschwerer mitgehen zu lassen. Angesichts der prekären wirtschaftlichen Situation sind wir, die hier versammelten Wirtschaftsführer des Landes, bereit, mit Ihnen, den Delegierten der Dachorganisation Diebe und verwandter Branchen, in Verhandlung zu treten. Hört, hört, unerhört, hört, hört, unerhört, unerhört. Bis auf das beunruhigende Aussehen der Diebsdelegation und abgesehen von einigen kleineren, schnell wieder gutgemachten Entgleisungen Antons, geht es bei den schwierigen Verhandlungen höchst würdig und zeremoniös zu. Mein lieber junger Freund, ich muss schon sagen, dass Sie einen bemerkenswert strategischen Kopf besitzen. Kreativ, entschlossen, stupende Durchschlagskraft. Ein außergewöhnliches Organisationstalent. Danke. In den Verhandlungspausen geht man in den Couloirs auf und ab und diskutiert an Rauchtischchen. Direktor Kessler, der die Verhandlungen leitet, ist weit entfernt von seiner früheren verächtlichen Beurteilung der Diebeszunft. Hans ist in seinem Ansehen gewaltig gestiegen. Aber mehr kommt bei den Verhandlungen nicht zutage. Ich verlange sofortigen Abbruch der Gespräche mit diesem Diebsgesindel. Na, Sie haben's nötig. Wie ich soeben erfahren habe, wurde bei einem Innenstadtjuwelierladen ein frecher Einbruch verübt. Die Verhandlungen sind hinfällig. Prost! Oh. Auch im Polizeiamt herrscht Jubel. Die Freude des Polizeipräsidenten sinkt, als ihm der Verbrecher vorgeführt wird. Sind Sie nicht? Sie sind doch. Oh, nein. Es ist ein ehemaliger Kanzleiinspektor, der wegen des Diebstreiks abgebaut, sich auf diese Weise sein Brot verdienen wollte. Meine Herren, verurteilen Sie die Tat unseres allseits geschätzten ehemaligen Kollegen nicht vorschnell. Für seinen heldenmütigen Einsatz zur Rettung unseres Berufsstandes möchte ich diesen Pionier polizeilicher Randlegalität zum Silbernen Maria-Theresien-Orden zweiter Klasse vorschlagen. Bravo, bravo, bravo. Danke. Der Kanzleiinspektoreneinbruch bei dem Juwelier brachte den Polizeipräsidenten auf eine Idee. Großeinsatz! Also, alle noch verfügbaren Kräfte. Sämtliche Urlaube sind aufgehoben. In der folgenden Nacht werden in jedem Bezirk verschiedene, übrigens ziemlich ungeschickte Eigentumsdelikte versucht, und zwar von Polizeibeamten im höheren Auftrag. Aber gehen Sie ja Wachtmeister, so macht man das doch nicht. Zeig's Ihnen ein andermal. Jetzt geben Sie aus der Asservatenkammer entwendetes Werkzeug ganz ruhig her, dann passiert Ihnen nichts. Ja? Es ist vorläufig konfisziert. Aber ach, es gelingt nicht, die Streikfront zu durchbrechen. Verbrecherprofis nutzen ihr Sachwissen und fangen mit großem Geschick die Polizisten ab. Keiner der Diebstähle gelingt. Mein lieber junger Freund, Sie erinnern sich doch sicher recht deutlich an unser erstes, unter wenig günstigen Umständen verlaufendes Zusammentreffen vor dem Safe meines Arbeitszimmers. Sie baten mich da um etwas, das ich in der gegebenen Situation nur schwer gewähren konnte. Ich bat Sie um die Hand Ihrer Tochter und Sie beleidigten mich. Ja, aber diese meine nicht ganz vorurteilsfreie Verblendung bitte ich Sie mir zu vergeben. Ich habe Sie als tüchtigen jungen Mann kennengelernt, in einer Zunft, die der meinen durchaus das Wasser reichen kann. Und nun frage ich Sie, sind Sie immer noch willens, mein Töchterlein Lilien zu lieben, zu ehren, bis dass der Tod euch scheide? Papa! Ja, ich will. Lilien, bitte. Moment, ich habe noch nicht Ja gesagt. Da gäbe es noch eine Bedingung. Papa! Könnten Sie sich vorstellen, in den Verwaltungsrat der Hermes zu wechseln? Mit Ihrem Unternehmergeist und Ihrer Erfahrung wären Sie eine wertvolle Bereicherung unseres Konzerns. Meine Position bei meiner derzeitigen Organisation müsste ich dann wohl aufgeben. Tja, aber nicht Ihr Know-how. Hans macht einen kurzen Überschlag und stellt fest, dass der Verwaltungsratberuf bei weitem rentabler und weniger risikoreich als der Diebsberuf ist und willigt in den Branchenwechsel ein. Halt! Da wäre noch eines. Der Streik muss natürlich sofort abgeblasen werden. Lilien. Ja, Lilien, wie stehst du denn zu der Sache? Jetzt hör doch schon endlich auf zu heulen, Lilien. Vor. Ja, vor was? Vor Glück. Wie aber die Diebe zum Abbruch des Streiks bewegen, ohne ihre Forderungen zu erfüllen? Ich gehe davon aus. Eine Monsterversammlung der Diebe wird einberufen, in der Direktor Kessler eine schwungvolle Rede hält. Ich gehe davon aus, heute mehr denn je. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Diebe. Heute mehr denn je, und das ist es, was ich meine. Fordert sie in sanften Worten auf, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und das ist es, was ich meine, mit anderen Worten. Wieder ihre Pflicht zu tun. Mit anderen Worten. Kurzum, wieder zu stehlen. Ja, ja, und nochmals ja. Yes, we can. Yes, we can. Die Diebe sind gerührt, überdies sind ihre Streikkassen leer. Mit Begeisterung und Rührungstränen beschließen sie, den Streik abzubrechen. Tausend hurtige Hände greifen wieder zu den blitzenden Einbruchswerkzeugen. Hama! Hama! Ja? Oh, Strumpf! Braucht man nicht! Meister, den 17er. Ja. Brecheisen. Brecheisen. Schwester. Nur mehr so kannst du haben. Aha, ja, ja. Und so bin ich stolz, heute mit Ihnen in erlauchtem Kreis auf das Wohl des jungen Paares anstoßen zu können. Hoch, hoch, sie leben hoch, auf das Wohl des jungen Paares. Hoch, hoch, sie leben hoch, auf das Wohl des jungen Paares. Hoch. Mit nimmer müder Anstrengung hat sich mein lieber zukünftiger Schwiegersohn Ruhm Ehre und Anerkennung weitester Kreise unserer Gesellschaft erworben. Ich prophezei ihm eine große Zukunft in unserem Konzern, in unserem Land. Wie heißt du eigentlich? Hans. Hans West. Oder Walter. Walter West. Oder Norbert Noll. Oder Jura. Etwa Säufer? Oder wie es gerade passt, Schwiegerpapa. Während des Verlobungsbanketts zu Ehren von Hans und Lilien in einem Hotel trifft eine aufsehenerregende Meldung ein. Herr Direktor, soeben erfahre ich von meinem Korrespondenten, dass Ihre Villa vollständig ausgeraubt wurde. Hoch, hoch, wir leben hoch, alles wohl des ganzen Staates hoch! Hans, mein Sohn, lass dich umarmen. Papa. Und auch du. Mein Töchterlein, meinen Segen habt ihr. Und mit vor Freude zitternden Händen erhebt Direktor Kessler sein Glas auf das Wohl des jungen Paares. Ach. Streik der Diebe nach einem Filmexposé von Jura Säufer. Mit Andreas Witasek als Erzähler, Helmut Berger als Hans, Gerti Drassel als Lilian, Johann Adam Öst als Direktor Kessler, Wolfgang Böck als Carsten Josef, Adi Hirschall als Komplize, Boris Eder als Meininger, Rainer Fried als Redakteur Stallmeier. In weiteren Rollen Harald Hart, Roland Knie, Gerhard Wieser, Peter Strauß, Valentin Schreier, Alexander Lotzki, Simon Jaritz, Matthias Loretto, Ursula Scheidle, Monika Maria Pavel, Theresa König und Verena Wallner. Tongestaltung Katharina Böhm, Hannes Stern, Anna Kunzio und Hertha Werner Tschaschl. Regieassistenz Ursula Scheidle. Musik Max Nagel mit Lorenz Raab, Clemens Wenger, Herbert Pirker und Raphael Preuschel. Hörspielfassung und Regie Götz Fritsch. Österreichischer Rundfunk 2010. Ein wienerisches All-Star-Team im Streik der Diebe von Jura Säufer, inszeniert von Götz Fritsch, der ein großer Jura Säufer-Verehrer war und dem wir viele, viele Hörspiele verdanken. Ende der 1970er Jahre hat es eine Renaissance der Säufertexte und Theaterstücke gegeben. Die Gruppe Schmetterlinge hat 1980 im Rahmen der Wiener Festwochen im Wiener Schauspielhaus ein Jura-Säufer-Programm mit dem Titel »Verdrängte Jahre« gestaltet. Eine Collage über die Zwischenkriegszeit nach Szenen und Texten Jura Säufers. Menschen sind wir einst vielleicht gewesen oder werden's eines Tages sein, wenn wir gründlich von all dem genesen. Aber sind wir heute Menschen? Sind wir heute Menschen? Sind wir heute Menschen? Nein. Wir sind der Name auf dem Reisepass. Wir sind das stumme Bild im Spiegelglas. Wir sind das Echo eines Phrasenschweils und Widerhall des toten Widerhalls. Wir Wir sind der Straßenstaub der großen Stadt. Wir sind die Nummer im Katasterblatt. Wir sind die Schlange vor dem Stempelamt und unsere eigenen Schatten allesamt. Längst ist alle Menschlichkeit zertreten. Wahren wir doch nicht den leeren Schein. Wir in unseren tief entmenschten Städten sollen uns noch Menschen nennen, sollen uns noch Menschen nennen, sollen uns noch Menschen nennen, nein. Wir sind das schlecht entworfene Skizzenbild des Menschen, den es erst zu zeichnen gilt. Ein armer Vorklang nur zum großen Lied. Ihr nennt uns Menschen, wartet noch damit. Weiter Ferne sind verblasst die Sterne, unsere Brüder. Als eine bleierngraue Last senkt sich der Himmel nieder. Der Mensch erwacht in seinem Leid zum Mord und zum Gebete. Der Atem einer kranken Zeit geht keuchend durch die Städte. Steh auf im Schein des kargen Lichts, du Lump auf fremder Schwelle. Steh auf und geh und hoffe nichts, der Himmel wird nicht heller. Das wird ein arme Leute-Tag, voll Schweiß und Blut und Tränen. Das wird ein Tag vom alten Schlag, nicht der, den wir ersehnen. Nicht der, der uns im Traum erschien, gekrönt von 100 Sonnen. Da blühend stand im ewigen Grün die Welt, die wir gewonnen. Den Ranzen pack und troll dich sacht, schon nahen die Gendarmen. Verbirg, verbirg den Traum der Nacht, den lichten Traum der Armen. Stacheldraht mit Tod geladen, ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frau. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrau. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der bei Tag und Nacht. Leben wird uns hier zur Lehre schwerer als wir's je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, manche schon die Jahre nicht. Und so viele sind zerbrochen ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Schlepp den Stein und zieh den Wagen, keine Last sei dir zu schwer, der du warst in fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein und im eigenen Schweiße werde selber du zu Stahl und Stein. Und wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Einst wird die Sirene künden, auf zum letzten Zählappell. Draußen dann, wo wir uns finden, bist du Kamerad zur Stelle. Hell wird uns die Freiheit lachen, vorwärts geht's mit frischem Mut. Und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, die wird gut. Denn wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Bleib ein Mensch, Kamerad, sei ein Mann, Kamerad, mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Das waren Lieder aus dem Programm Verdrängte Jahre der Gruppe Die Schmetterlinge, erschienen 1981. Zuletzt hörten Sie das Dachau-Lied, das Jura Seufer mit dem Komponisten Herbert Zipper schrieb. Seufer wurde bald nach dem Einmarsch der Hitlertruppen in Österreich 1938 festgenommen und ins Konzentrationslager Dachau gebracht und im Herbst 1938 dann ins Konzentrationslager Buchenwald. Dort starb er 26-jährig am 16. Februar 1939 an Typhus. Kommenden Samstag bringen wir im Ö1 Hörspiel erstmals seit vielen Jahren wieder die Hörspielfassung eines Theaterstücks, das vor wenigen Tagen Premiere bei den Salzburger Festspielen hatte, der Kaukasische Kreidekreis nach Bertolt Brecht in einer Fassung von Helgard Haug. Die Aufführungen in Salzburg sind bereits ausverkauft. Bei uns können Sie das Stück kommenden Samstag um 14 Uhr hören. Und die Woche darauf können Sie ein Theaterstück hören, das am 18. August bei den Salzburger Festspielen Premiere haben wird. Die Wut, die bleibt. Der aus Salzburg stammenden Autorin Mareike Fallwickel ist bei uns im Ö1 Hörspiel am 26. August zu hören. Und kommenden Dienstag bringen wir in Literatur am Feiertag einen Text von Peter Handke und Musik von Van Morrison. Handkes 1990 erstmals veröffentlichter Versuch über den geglückten Tag. We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sailed into the mystic. Hark, now hear the sailors cry. Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic. And when that foghorn blows, I will be coming home. When that foghorn whistle blows, I wanna hear it. I don't have to fear it. I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. Together we will fold into the mystic. Ein Selbstbildnis des Malers William Hogarth in London. Ein Augenblick aus dem 18. Jahrhundert mit einer Palette. Auf dieser, sie zweiteilend, ungefähr in der Mitte, eine leicht geschwungene Linie, die sogenannte Line of Beauty and Grace. Und ein flacher, gerundeter Stein vom Ufer des Bodensees auf dem Schreibtisch. In dem dunklen Granit als Diagonale mit einer feinen, wie spielerischen, genau im rechten Moment von der gerade abweichenden Krümmung eine kalkweiße Ader, welche beide Hälften des Kiesels trennt und zusammenhält. Und auf jener Fahrt in jenem Vorortszug zwischen den Seine-Hügeln westlich von Paris, zu jener Stunde des Nachmittags, da in der Regel frisch Luft und Licht manch morgendlichen Aufbruchs verbraucht sind, nichts mehr natürlich ist und nur noch das Abendwerden vielleicht aus der Tagklemme hilft, jenes plötzliche Ausscheren der Gleisstränge zu einem weiten Bogen, fremdartig, zum Staunen. Mit welch unvorhergesehener Kurve heraus aus der Enge der Tageslauf in einer Sekunde des Übergangs von Wimpernstarre zu Wimpernzucken neue Richtung bekam und die fast schon abgetane Idee von dem geglückten Tag wiederkehrte. Begleitet von dem Schwung, der heiß macht, sich zusätzlich an einer Beschreibung oder Aufzählung oder Erzählung der Elemente und Probleme solch eines Tags zu versuchen. Die Linie der Schönheit und der Anmut auf Hogarths Palette scheint sich regelrecht den Weg durch die unförmigen Farbmassen zu bahnen, wirkt zwischen diese eingegraben und zugleich ist es, als werfe sie einen Schatten. Wer hat schon einen geglückten Tag erlebt? Sagen werden das zunächst von sich wahrscheinlich die meisten. Und es wird dann nötig sein, weiter zu fragen. Meinst du geglückt oder bloß schön? Sprichst du von einem geglückten Tag oder einem, es ist wahr, ebenso seltenen, sorglosen? Ist für dich ein geglückter Tag allein schon, der ohne Probleme verlief? Siehst du einen Unterschied zwischen einem glücklichen Tag und dem geglückten? Ist es für dich etwas anderes, mit Hilfe der Erinnerung von diesem und jenem geglückten Tag zu reden? Oder gleich jetzt, unmittelbar danach, ohne eine Verwandlung durch die Zwischenzeit, am Abend eben desselben Tags, als dessen Beiwort dann auch nicht ein geschafft oder überstanden stehen kann, sondern einzig geglückt? Ist dir der geglückte Tag also grundverschieden von einem unbeschwerten, einem Glückstag, einem ausgefüllten, einem Aktivtag, einem durchstandenen, einem von der langen Vergangenheit verklärten? Ein einzelnes genügt da und ein ganzer Tag schwebt auf in Glorie. Ja, der geglückte Tag ist für mich nicht wie all die anderen. Er heißt mir mehr. Der geglückte Tag ist mehr. Er ist mehr als eine geglückte Bemerkung, mehr als ein geglückter Schachzug, sogar ein geglücktes vollständiges Spiel, als eine geglückte Erstbesteigung im Winter, etwas anderes als eine geglückte Flucht, eine geglückte Operation, eine geglückte Beziehung, gleich welche geglückte Sache, ist auch unabhängig vom geglückten Pinselstrich oder Satz, und hat nicht einmal etwas zu schaffen mit jenem nach lebenslangen Warten in einer einzigen Stunde geglückten Gedicht. Der geglückte Tag ist unvergleichlich. Versuch über den geglückten Tag von Peter Handke, gelesen von Burgschauspieler Markus Meyer, kommenden Dienstag um 14.05 Uhr in Literatur am Feiertag.